Himmel, thank you for this evening. Danke für diesen Abend. And for all you did in the morning. Und auch für all das, was du am Morgen getan hast. Thank you for testimonies like the one we heard. Und danke für Zeugnisse, so wie das eine, das wir jetzt gehört haben. What you are doing in our midst. Und was du in unserer Mitte tust. So bless these words to our hearts. Und segne diese Worte zu unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight I'm just going to use 16 frames from the Beamer. Und ich habe heute erst nur 16 Bilder am Beamer. But not yet. Aber okay, noch nicht. First one is there. Okay. Erste. Okay. Thanks. Now it's gone. Okay, I'm working with the Beamer team. We're just trying to coordinate this thing. Ich versuche mit dem Beamer Team zusammenzuarbeiten, das zu koordinieren. Sometimes things will appear on the Beamer. Just ignore them. Und wenn manchmal Sachen am Beamer erscheinen, ignoriere sie einfach. Okay. Should we pray? Sollen wir beten? No, we prayed already. Wir haben okay. schon gebetet. All right, we've been talking about the five purposes of God. Und wir haben gesprochen über die fünf Zwecke Gottes. As Rick Warren says, being purpose-driven. So wie Rick Warren gesagt hat, dass wir vom Zweck geführt werden. And I want to serve the purpose of God in our generation with joy. Ich möchte dem Zweck Gottes mit Freude dienen, in unserer Generation mit Freude dienen. And that's what I want for our church. Und das will ich auch für unsere Gemeinde. And that's our TIG mission statement. Und das ist auch dieses Mission Statement von unserer Gemeinde TIG. And these are five purposes. Und das sind die fünf Zwecke. The four are progressive and the fifth complements the first four. Die ersten vier sind progressiv und der fünfte Zweck, der bezieht sich dann auf die vier, komplementiert die vier. We worship God. Wir beten Gott an. Number one. Nummer eins. And we will always worship God. Und wir werden Gott immer anbeten. Worship is not a means to an end. Worship is the end. Die Anbetung ist nicht ein Mittel, um zu etwas zu kommen, sondern es ist das Ende. But for us here on earth, we worship. Und für uns hier auf der Erde, wir beten an. And then we fellowship. Und wir haben Gemeinschaft. And what we experience in the worship is brought into our relationship with each other. Und was wir in der Anbetung empfangen und erfahren, das bringen wir dann auch in unsere Beziehungen hinein. So worship is the center. Und die Anbetung ist das Zentrum. And then we enter into discipleship. Und dann kommen wir in die Jüngerschaft. As we realize that we need to help each other, we realize how much we need to learn. Und when we realize how much we need to help each other, wie sehr wir einander helfen müssen, we realize how much we need to grow. Und dann erkennen wir auch, wie sehr wir wachsen müssen. And then we have ministry. Und dann haben wir den Dienst. That's just serving the body. Das ist es, dem Leib zu dienen. Many arrows going out from me. Viele Pfeile, die von mir hinausgehen. Singing is a ministry. Und das Singen ist ein Dienst. Preaching is a ministry. Predigen ist ein Dienst. The bookstore, children ministry. Die Bücher, Bücherdienst, Kinderdienst. Mit Flüchtlingen arbeiten. Es gibt hunderte von Diensten. But our mission, aber unsere Mission is what we saw tonight. Das ist es, was wir heute gesehen haben. You can be in this church one day. Du kannst einen Tag in dieser Gemeinde sein. You can be a believer one day and you are on a mission. Du kannst erst einen Tag ein Gläubiger sein und du bist schon auf einer Mission. A mission to invite people to worship God. Eine Mission, andere Leute einzuladen, Gott anzubeten. A mission to introduce people into fellowship. Eine Mission, andere Leute einzuladen in die Gemeinschaft. A mission to encourage people to be discipled. Und eine Mission, andere zu ermutigen, dass sie zu Jünger werden. A mission to involve people in the ministry. Eine Mission, dass sich Leute in den Dienst einbringen. And last week we talked about worship. Und letzte Woche haben wir über Anbetung gesprochen. That the Lord said, true worshipers will worship me in spirit and in truth. Dass der Herr gesagt hat, wahre Anbeter werden mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. They will worship the Father. Und sie werden den Vater anbeten. And in spirit means it's from the deepest part of my being. Und im Geist anbeten bedeutet, dass das aus dem tiefsten Teil meines Seins kommt. Deeper than my emotions. Tiefer als meine Gefühle. It's coming from my very spirit. Es kommt wirklich von meinem eigenen Geist. From the deepest part of my heart. Vom tiefsten Teil in meinem Herzen. And it's in truth. Und es ist auch in Wahrheit. So let's go to the Beamer just for a second. Und gehen wir jetzt zum Beamer. This is from last week. Und das war letzte Woche. Worship, purpose one. Bestimmung 1, Anbetung. When you see my finger, just turn it. Okay. What is worship? Was ist Anbetung? Two conditions. Es gibt zwei Voraussetzungen. Well, first, worship is this. Zwei Bedingungen. Worship, Anbetung ist folgendes. The desire, das Verlangen, to be in conscious harmony with God. Das Verlangen, in bewusster Harmonie mit Gott zu sein. Two conditions. Zwei Bedingungen. Worship in spirit, in Geist anbeten. And one more, worship in truth. Und in der Wahrheit anbeten. To worship in truth means that we need to understand the heart of worship. In der Wahrheit anzubeten bedeutet, dass wir das Herz der Anbetung verstehen müssen. And that's this. Und das ist folgendes. The heart of worship is der Mittelpunkt der Anbetung the cross of Jesus Christ. Das Kreuz von Jesus Christus. God's Son slaughtered on a cross. Gottes Sohn geschlachtet am Kreuz. So that we would have the right to enter his presence. Dass wir das Recht haben, in seine Gegenwart zu kommen. The nails driven through the hands. Die Nägel durch seine Hände geschlagen. A historical fact. Eine historische Tatsache. Were driven through the wrists. Sie wurden dadurch den Knöchel This is the heart of worship. Geschlagen und das ist das Herz der Anbetung. This is what allows us to draw near to God. Und das erlaubt und ermöglicht es uns, uns näher zu kommen zu Gott. As we read in Hebrews 10 last week. Wie wir letzte Woche in Hebräer 10 gelesen haben. Because we have this confidence through the blood of Christ. Weil wir durch das Blut Christi diese Zuversicht haben. We can draw near to God. Können wir näher an Gott herantreten. But many people don't draw near to God. Und viele kommen nicht näher zu Gott. Even though they have the right. Obwohl sie das Recht haben. Many people want to draw near to God. Und viele wollen näher zu Gott herantreten. But they don't have the right. Und sie haben aber nicht das Recht. Because they have not placed their faith in what Jesus did. Weil sie nicht ihren Glauben darin gelegt haben, was Jesus getan hat. They may be worshiping from the depth of their heart. Sie beten vielleicht von der Tiefe ihres Herzens an. But not in truth. Aber nicht in der Wahrheit. And if it's not in truth, und wenn das nicht in der Wahrheit geschieht, my conscience will condemn me, wird mich mein Gewissen verdammen, as I draw near to a holy God, wenn ich mich nähere einem heiligen Gott, without a blood sacrifice. Ohne diesen Opfer des Blutes. Now I want you to turn with me to Hebrews 10, und ich möchte, dass du mit mir zu Hebräer 10 gehst, because the theme for tonight, weil das Thema für heute Abend ist, how to worship God. Ist es, wie beten wir Gott an? When we come together, und wenn wir zusammenkommen, I want us to keep two aspects of worship into mind. Möchte ich, dass wir an zwei Aspekte der Anbetung denken. We've talked about worshiping in spirit and truth. Wir haben darüber gesprochen, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. And now two more aspects. Und jetzt noch zwei Aspekte. Now in Hebrews 10 it says in verse 1, Hebräer 10, Vers 1, dort heißt es, For the law, since it has only a shadow of good things to come, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter and not the very form of things can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. Nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Those who draw near, die herantreten, they were never made perfect by the blood of bulls and goats. Die werden niemals vollkommen werden durch das Blut von Schlachtopfern. Verse 2. Vers 2. Otherwise would they not have ceased to be offered? Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben. Watch this. Und jetzt hör zu. Because the worshippers, weil die den Gottesdienst übenden, right? The worshippers, having once been cleansed, would no longer have had consciousness of sins. Einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. The worshippers who are drawing near. die Anbetenden, die näher zu Gott kommen. But these had a consciousness of sin. Aber diese da, die hatten ein Bewusstsein der Sünde. So they could not really worship in the presence of God because they were uncomfortable. So konnten sie nicht wirklich in der Gegenwart Gottes anbeten, weil sie sich nicht gut gefühlt haben. Now let's go to the slide. Two words we're looking at for worship. Und wir schauen auf zwei Worte, wenn wir über das Wort Anbetung sprechen. Proskuneo. Und das erste ist proskuneo. And latreo. Und latreo. Okay, now turn with me to Matthew chapter 4 and we'll see both these words. Und gehen wir jetzt zu Matthäus 4 und dort finden wir beide diese Worte. And both of these words are going to speak of two different things that I want us to keep in mind when we come to worship. Und beide dieser Worte sprechen von zwei verschiedenen Dingen, an die ich möchte, dass ihr denkt, wenn ihr an Anbetung denkt. Now the Lord is being tempted by the devil in the wilderness. Der Herr ist versucht worden vom Teufel in der Wüste. And the devil said, if you fall down and worship me, und der Teufel sagt, wenn du jetzt niederfällst und mich anbetest, I'll give you the kingdoms of the world. Dann gebe ich dir die Königreiche der Welt. And then the Lord says, I rebuke you, or be gone, Satan. Und der Herr sagt, geh hinter mich, Satan. In verse 10, then Jesus said to him, in Vers 10, und da spricht Jesus zu ihm, go, Satan, geh hinweg, Satan, for it is written, denn es steht geschrieben, you shall worship the Lord your God, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, and serve him only. Und ihm allein dienen. Now what's interesting here, und was hier interessant ist, is that it is the second word, es ist das zweite Wort, latreo, the same word that was used in Hebrews 10, und es ist dasselbe Wort, das auch in Hebräer 10 verwendet worden ist, to speak of the worshippers drawing near, und dort hat es die Anbetenden beschrieben, die näher an Gott, zu Gott kommen. Is not the word for worship here. Aber es ist nicht das Wort für Anbetung hier. Proskuneo is. Sondern dieses Wort für Anbetung hier ist das Wort proskuneo. Latreo is the second word for serve. Und latreo ist das zweite Wort für dienen. So the Lord brings in two aspects of worship here. Und der Herr bringt hier zwei Aspekte der Anbetung herein. You shall worship the Lord your God. Du sollst den Gott, deinen Herrn, anbeten. And serve him only. Und nur ihm dienen, allein ihm dienen. Now we serve the Lord by serving others. Und wir dienen dem Herrn, indem wir anderen dienen. Many of us serve in many ways. Und viele dienen auf viele verschiedene Arten. People will do the buffet tonight. Leute machen heute das Buffet. There's people with the Sunday school right now. Es gibt jetzt Leute, die Sonntagsschule machen. We serve the Lord by serving others. Und wir dienen dem Herrn, indem wir anderen dienen. But that is not this word latreo. Aber das bedeutet nicht dieses Wort latreo. This word latreo. Dieses Wort latreo. However you pronounce it. Wie immer das ausgesprochen. I gotta find somebody who speaks Greek. Who speaks Greek here? Anybody speak Greek? Wer spricht Griechisch? Who speaks Greek? Billy, how do you pronounce that? Latreo. That's what I said. Okay. Latreo. Latreo. Okay. Okay. And now watch this. Und jetzt hör zu. Where am I? Okay, latreo. Two forms of worship. Zwei Formen der Anbetung. You shall worship the Lord your God. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. But Satan says, if you fall down and worship me, und Satan sagt, aber wenn du niederfällst und mich anbetest, I'll give you the kingdoms of the world. Gebe ich dir die Königreiche der Welt. No, you shall fall down and worship just one person, and that's God. Nein, du sollst niederfallen und nur eine Person anbeten, nämlich Gott. And you shall serve him only. Und du sollst allein ihm dienen. Now this second word, und dieses zweite Wort, we'll get into in a moment, das wir uns gleich anschauen werden, but it is directed toward God. Das ist zu Gott gerichtet. Now the first word, das erste Wort, is all through Revelations, finden wir durch die ganze Offenbarung durch, where the 24 elders fell down on their face and worshipped God. als die 24 Ältesten auf ihre Gesichter niedergefallen sind und Gott angebetet haben. It says the angels stood around the throne. Und da steht, die Engel sind um den Thron gestanden. And they all fell on their face and worshiped God. Und sie sind alle auf ihr Gesicht angesicht gefallen und haben Gott angebetet. The apostle John, when the angel was speaking to him. Der Apostel Johannes, als der Engel zu ihm gesprochen hat. He got so intimidated by these realities. Er war so eingeschüchtert durch diese Realitäten. He fell down and worshiped the angel. Und er ist niedergefallen und hat diesen Engel angebetet. With his face to the ground. Mit seinem Angesicht auf dem Boden. And the angel said, und der Engel hat gesagt, don't do that. Mach das nicht. Get up, don't do that. Steh auf, mach das nicht. I am a servant like you. Ich bin ein Diener so wie du. Worship God. Bete Gott an. So thinking of the fact that people are falling to their face. Und wenn wir jetzt an diese Tatsache denken, dass Leute auf ihr Angesicht fallen. Here's a definition. Da haben wir eine Definition. And see if you agree with me. Und schau, ob du mit mir übereinstimmst. To express my highest respect to God. Die höchste Achtung für Gott zu zeigen. For all he is. Für sein Wesen. Proskuneo. Proskuneo. To bow down und niederzubeugen. And to express my highest respect und meinen, for who God is. Meinen höchsten Respekt auszudrücken für das Wesen Gottes. Now that's enough right there. Und das ist genug. Das ist genug. He is God. Er ist Gott. He doesn't have to do a thing. Er muss gar nichts tun. He is simply God. Er ist einfach Gott. And because he is God, und weil er Gott ist, he deserves my highest respect. Verdient er meinen höchsten Respekt. To be expressed to him. Das ausgedrückt wird gegenüber ihm. For who he is. Für das, wer er ist, für sein Wesen. Now, the second word. Und das zweite Wort. Latreo, don't go to the next one. Latreo. This word is found, for example, in Acts chapter 13. Dieses Wort finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 13. We have Paul the apostle and a number of leaders meeting. Da treffen sich der Apostel Paulus und andere Leiter. And it says they ministered to the Lord. Und es heißt dort, sie dienten Gott. Latreo. Und dieses Wort ist aber Latreo. They ministered to the Lord. Sie haben Gott gedient. And then the Holy Spirit said, und dann hat der Heilige Geist gesagt, separate Paul and Barnabas from my work. Trenne den Paulus und den Barnabas für mein Werk. The same word to describe the priests coming in to do the ministry in the holy place. Es war dasselbe Wort, das verwendet worden ist für die Priester, die diesen speziellen Dienst gehabt haben im Heiligen, im Allerheiligsten. What could it mean? Im Heiligen. Was könnte es bedeuten? It means this. Es bedeutet Folgendes. To express to God, Gott auszudrücken, my deepest appreciation, meine größte Wertschätzung für Gott auszudrücken. For in Bezug auf all he has done. All das, was er gemacht hat. These two aspects of worship. Und diese zwei Aspekte der Anbetung. One brings my face to the ground. Der erste bringt mein Angesicht auf den Boden. One brings my hands to the sky. Und der zweite Aspekt bringt meine Hände in die Höhe. One shows my deepest respect for who God is. Der eine Aspekt zeigt meinen tiefsten Respekt für das Wesen Gottes. And one shows my deepest appreciation for all he has done. Und der zweite Aspekt ist meine größte Wertschätzung für all das, was er getan my hat. Highest respect, mein höchster Respekt. My deepest appreciation. Und meine größte Wertschätzung. My deepest appreciation for what he has done. Für all das, was er getan hat. Now, I want you to turn with me to Hebrews 12. Und ich möchte jetzt, dass du mit mir zu Hebräer 12 schlägst. I don't think that people enter into worship. Ich glaube nicht, dass Menschen wirklich in die Anbetung eintreten. Like we could. Nämlich so, wie wir es könnten. This is a direct service to God. Weil das ist ein direkter Dienst zu Gott. This is not serving God by serving someone else. Das ist nicht, dass wir Gott dienen, indem wir jemanden anderen dienen. This isn't Matthew 25. Das ist nicht wie in Matthäus 25. If you did it to the least of them, you did it to me. Wenn du es dem Geringsten dieser getan hast, hast du es mir getan. That's the fourth purpose. Das ist der vierte Zweck. But this is the first. Aber jetzt sind wir beim ersten. And this is directly ministering to God. Und das ist direkt Gott zu dienen. Watch this. Und jetzt hör zu. Hebrews 12, Hebräer 12, verse 28. Vers 28. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Let us show gratitude. Dankbar sein. Appreciation. Und Wertschätzung zeigen. By which we may offer to God an acceptable latreo. Wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, latreo. With reverence and awe. Mit Scheu und Furcht. Wow. You see that? Siehst du das? Let us show gratitude. Lasst uns dankbar sein. To God. Gegenüber Gott. An acceptable service. Und uns wohlgefällig dienen. A ministry to God. Es ist ein Dienst gegenüber Gott. Not for God. Nicht für Gott. But to God. Sondern zu Gott hin. And one more verse, Hebrews 13. Und noch ein Vers, Hebräer 13. Verse 15. Vers 15. Through him, that is Christ. Durch ihn, und das ist Christus, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. That is the fruit of our lips. Das ist die Frucht der Lippen. That gives thanks to his name. Die seinen Namen bekennen. Wow, this is the ministry to God. Und das ist der Dienst gegenüber Gott, zu Gott hin. That we must express to God appreciation. Dass wir müssen Gott gegenüber eine Wertschätzung for all he bringen, has done. Für all das, was er getan hat. With our lips. Mit unseren Lippen. Not just in the heart, but with the lips. Nicht nur im Herzen, sondern mit den Lippen. Praising God, speaking to him. Gott zu preisen, zu ihm zu sprechen. Ministering to him. Ihm zu dienen. Many people have a relationship with God like they do with their spouse. Und viele Leute haben Probleme mit der Beziehung zu Gott, wie sie auch Probleme mit ihrem also sie sprechen Probleme like they, zu sprechen. Like they do with their spouse. So wie sie Probleme haben mit ihrem. No, they speak to God. Also sie sprechen. Ah, okay. Sie like sprechen. They speak to their spouse. Sie sprechen mit Gott so wie mit ihrem Partner. Right, they don't speak to their spouse. Sie sprechen nämlich gar nicht mit ihrem Partner. They say, I know my spouse loves me. Ich weiß, mein Partner liebt mich. They know I love them. Und sie wissen, ich liebe sie. My father used to say this all the time. Mein Vater hat es immer gesagt. I don't know what your mother's complaining about. Ich weiß nicht, worüber sich deine Mutter beschwert. I show her I love her every day I go to work. Ich zeige meine Liebe jeden Tag, ich gehe immer zur Arbeit. Why do I go to work every day? Warum gehe ich eigentlich zur Arbeit jeden If Tag? I didn't love her. Würde ich sie nicht lieben, würde ich das nicht machen. Wow, that's great, Dad. Wow, das ist großartig, no Vater. No flowers for birthday, no I love you, nothing. Keine Blumen zum Geburtstag, kein ich liebe dich. Nothing. Always forgetting. Gar nichts, er hat immer vergessen. But it's in the heart. Ja, aber es ist im Herzen. Really? But it's not on the lips. Wirklich? Aber es ist nicht auf den Lippen. If it was in the heart, it would be on the lips. Wäre es im Herzen, wäre es auch right? auf den Lippen. Because from the heart the mouth speaks, the Lord said. Weil von dem Herzen sprechen die Lippen, sagt der Herr. And this is worship. Und das ist Anbetung. And if it's not in the heart, und wenn es nicht im Herzen then we should put it in the heart. Wenn es nicht im Herzen ist, dann sollen wir es ins Herz legen. If it's not on the lips, wenn es nicht auf den Lippen ist, it's not in the heart. Ist es nicht im Herzen. And if it's not in the heart, und wenn es nicht im Herzen ist, we should make the adjustment. Dann sollen wir diese Änderung machen. And we should get on our face, und wir sollen auf unser Gesicht fallen and say, God, I repent. Und sagen, Gott, ich vergib mir. You are God. Ich kehre um, du bist Gott. I want to have the highest respect for who you are. Ich will den höchsten Respekt haben gegenüber dem, wer du bist. And the deepest appreciation for what you have done. Und die größte Wertschätzung für all das, was du getan hast. We can just start with creation. Und wir können mit der Schöpfung beginnen. In Romans chapter 1 verse 25. In Römer 1 Kapitel, also Kapitel 1 Vers 25. It says that they worship the creature rather than the creator. Da steht, sie beteten die Kreatur, die Schöpfung eher an als den Schöpfer. They served und sie the haben creature. Dem Geschöpf gedient. Latreo. Latreo. They served him. Sie haben ihm gedient. That means they showed their highest appreciation. Sie haben ihm ihre höchste Wertschätzung gezeigt. For what the creature can do. Für das, was dieses Geschöpf tun kann. And they entered into unbelievable sin. Und sie sind in unglaubliche Sünde hineingefallen. Sodom and Gomorrah. Und das war Sodom und Gomorra. And God took them away. Und Gott hat sie weggenommen. They served the creature. Und sie haben dem Geschöpf gedient. That means their focus was on the creature. Und ihr Fokus, ihr Augenmerk war auf dem Geschöpf. No appreciation toward the creator. Und es war keine Wertschätzung gegenüber dem Schöpfer. For what he's done. Für all das, was er getan hat. How many people walk around? Wie viele gehen einfach herum? And what's on their lips? Und das, was auf ihren Lippen ist, is so filthy. Ist so schmutzig. Is so unthankful. Und so undankbar. Well, life stinks. Das Leben stinkt. I hate people. Ich hasse Leute. I hate life. Ich hasse das Leben. I don't like that person. Ich mag die Person nicht. Okay, don't think about that person. Na gut, denk nicht an die Person. What about the butterflies? Was ist mit den Schmetterlingen? Try living your life without eyelids. Versuch dein Leben zu leben ohne Augenlider. No eyelids. Let's just God, take away the eyelids. Gott Vater, nimm die Augenlider weg. Can you imagine if God just said, you know what, I'm sick of them down there. Stell dir vor, Gott denkt sich, ich habe genug mit dem da. Take all their eyelids away. Mit denen da, nimm alle ihre Augenlider weg. 6 months, no eyelids. Für 6 Monate keine Augenlider. They can't close their eyes. It's impossible. Sie können ihre Augen nicht mehr schließen, unmöglich. They have to walk around like this all day. Sie müssen immer so herumlaufen. Oh, my eyes. I can't close my eyes. Oh, meine Augen, ich kann sie nicht schließen. 6 months of that, 1 week of that. Nur eine Woche reicht. We'd be changing our tune. Und wir würden unseren Ton ändern. If God says, you know what, I'm so sick of their complaining. Würde Gott sagen, ich habe so satt ihre ständiges Schimpfen. Beschweren. There's no appreciation. Das ist keine Wertschätzung. For what I have done. Für all das, was ich getan habe. Take all their thumbs off for 3 months. Nimm all ihre Daumen weg, 3 Monate lang. Then take all their big toes off. Und dann nimm auch all die großen Zehen weg. What would life be like? Wie wäre das Leben dann? Men would curse God all the more. Die Menschen würden wahrscheinlich Gott noch mehr schimpfen. There's no appreciation. Das ist keine Wertschätzung. No appreciation for what God has done. Keine Wertschätzung dafür, was Gott getan hat. Even in creation. Sogar in der Schöpfung. The vegetables. Die Pflanzen. The animals. Die Früchte, the die Tiere. Air, the sunshine. Die Luft, die Sonne. The rain. Der Regen. The earth. Die Erde. Everything. Alles. No appreciation. Keine Wertschätzung. Do we wake up in the morning and just worship God? Wachen wir morgen auf und beten wir Gott an? Minister to him. Diene zu ihm. Good morning, Lord. Oh, I love that air. Guten Morgen, Herr. Ich liebe diese Luft. Thank you. Danke. Thank you. Danke. And the Lord says, Gabriel, listen, listen. Und der Herr sagt, Gabriel, schau. Over there in China. Hör zu, da in China. You're saying thank you. Die sagen danke. You're welcome. You're very welcome. Ja, es gern geschehen, gern geschehen. I love when people are thankful. Er liebt es, wenn Leute dankbar sind. It ministers to me. Ah, das dient mir. Listen, look at that family down there. Schau dir diese Familie da unten an. Lord, we thank you that we can be a family. Herr, wir danken dir, dass wir eine Familie sein dürfen. I mean, we don't get along all the time. Ich meine, es gibt Probleme manchmal. But thank you for forgiveness in Christ. Aber danke für die Vergebung in Christus. There is so unbelievably much to be thankful for. Und es gibt so unglaublich viel, wofür wir dankbar sein können. But the mouth is closed. Aber der Mund ist geschlossen. It's like stapled closed. Es ist so wie zugetackert. Life stinks. Das Leben stinkt. Another day. Oh, noch ein Another Tag. Day. Noch ein Tag. To exist in this world. Noch einmal ein Tag in dieser Welt existieren. Noch ein Tag. Nothing to be thankful for. Es gibt nichts dankbar zu sein. Nothing to minister to God for. Nichts, womit man gegenüber zu Gott dienen kann. Can't think of anything. Ich kann an nichts denken. Could you imagine if we did not have a merciful God? Kannst du dir vorstellen, hätten wir keinen barmherzigen Gott, was wäre? If I was God, wäre ich Gott. The way I am in my natural. Also, oh, und wäre ich so wie in meinem natürlichen. I would have so much fun. Ich hätte so viel Spaß. Tormenting people. Und ich würde Menschen wirklich foltern. The next time that guy complains. Ich würde sagen, das nächste Mal dieser Mann beschwert sich. Make him deaf for a year. Mach ihn ein Jahr taub. The next time that lady complains. Das nächste Mal, dass sich diese Frau beschwert. Make her nose fall off. Mach einfach, dass ihre Nase abfällt. The next time that guy complains. Das nächste Mal, dass dieser Mann sich beschwert. Make it so he can't go to the bathroom for 3 days. Mach es einfach, dass er 3 Tage nicht mehr aufs Klo gehen kann. Nothing comes out. Dass einfach nichts mehr herauskommt. There's no holes to come out. Just es gibt nichts mehr, keine Löcher mehr, wo was rauskommen kann. Cover the holes right up. Die Löcher sind alle zu. And then let's see what he does. Und dann schau zu, was passiert. This is what I would do if I was God. Das würde ich machen, wäre ich Gott. Just let another one complain. Lass noch einen sich beschweren. We'll start slow. Wir beginnen langsam. Just take away his knees. Nimm einfach seine Knie weg. No joints. Keine Gelenke. If he keeps complaining, take the elbows out. Wenn er weiter sich beschwert, nimm auch die Ellbogengelenke raus. That's what I would do. Das würde ich tun. But God doesn't do that. Aber Gott tut das He's nicht. So merciful. Er ist so barmherzig. But you know, eternal separation aber ewige Trennung will be based on the lack of those two aspects of worship. Wird auf diesen zwei Aspekten der Anbetung basieren. No respect, kein Respekt for who God is. Dafür, wer Gott ist. Number one, and no appreciation for what he has done. Und keine Wertschätzung für all das, was er getan hat. When we sing these songs, und wenn wir diese Lieder singen, what's that song we sang? Jeder Zunge something, right? Jede Zunge wird, every tongue will confess you. Jede Zunge wird dich bekennen. Do you ever picture in your mind? Hast du dir jemals schon vorgestellt? Millions and billions of people before his throne worshiping. Millionen und Milliarden Menschen vor seinem Thron und sie beten ihn an. Do you ever imagine as we're singing the realities that these songs represent? Hast du dir jemals vorgestellt, wenn wir diese Lieder singen, was für eine Realität diese Lieder repräsentieren? This is what brings life to it. Und das ist es, was Leben hineinbringt. I live in hope. Ich lebe in der Hoffnung. With faith I can see these realities. Und im Glauben kann ich diese Realitäten sehen. And suddenly I've got to smile. Und plötzlich muss ich lächeln. With the Africans this morning it was we were singing these songs. Mit den Afrikanern heute am Morgen, wir haben diese Lieder gesungen. And I thought, here they are, we're the nation singing. Und hier sind sie und wir sind die Nation, die singt. Unbelievable. Es ist unglaublich. Speaking to, ministering to God. Gott zu dienen. You shall worship God and serve him only. Du sollst Gott anbeten und nur dienen und nur ihm anbeten. Do we minister to God? Umgekehrt. Dienen wir Gott? When was the last time you said, Lord, thank you? Wann war das letzte Mal, wo du gesagt hast, Herr, danke? Good morning, Lord. Guten Morgen, Herr. Thank you for the air. Guten Morgen, Herr, danke für die Luft. Thank you for the water. Danke für das Wasser. Thank you for my brain. Danke für mein Gehirn. For my memory. Für mein Gedächtnis. That I can remember things. Dass ich an Dinge mich erinnern kann. And forget things. Und auch Dinge wieder vergessen kann. Could you imagine if God, if this would be another thing I would do. Das wäre eine andere Sache, die ich tun würde. I would make it so people could not forget anything. Ich würde es so machen, dass die Menschen gar nichts vergessen könnten. Now where did I park my car? Wo habe ich mein Auto geparkt? There. dort. There. I parked it everywhere. Ich habe es überall geparkt. I can't remember which one it is today. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich zuletzt geparkt habe. I can remember every time I parked my car like it was yesterday for the last 10 years. Ich kann mich die letzten 10 Jahre kann ich mich erinnern, wo ich das Auto genau hingestellt habe. So much to be appreciative for. Und es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. And God wants us to say it. Und Gott will auch, dass wir es sagen. The sacrifice of lips. Dieses Opfer der Lippen. Lips. Lippen. Say it. Sag es. But I feel it. Aber ich fühle es. No. Say it. Ich fühle es, aber sag es. But it's in the heart. Aber es ist ja im Herzen. She knows I love her. Sie weiß, ich liebe sie. I go to work every day. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Say it. Sag es. No. Nein. Tell him. Sag ihm. I can't. Ich kann's nicht. Just say Jesus. Sag, I love you. Sag Jesus, ich liebe dich. I love you. I want to minister to you. Thank you. Danke. Thank you for the gift of eternal life. Danke für dieses Geschenk des ewigen Lebens. Every single day I'm one day closer. Jeden Tag bin ich einen Tag näher. Thank you for my wife, for my danke für for meine the Frau, church. Thank für die you, Gemeinde. Thank you, thank you. Danke. Thank you, Lord. Danke. I love you. Thank ich liebe dich. Thank you for the word. Danke für das Wort. For the truth. Und die Wahrheit. Cross. Thank das Kreuz. All through the day. Thank you. Durch den ganzen Tag, den ganzen Tag hindurch. Thank you for my car. Danke für das Auto. Only has three wheels, but thank you. Es hat nur drei Räder, aber danke. Thank you. Thank you. Danke. Be appreciative. Ich danke. This one kid was running in a poor country with one shoe. Ein Kind ist gelaufen in einem armen Land mit einem Schuh und jemand hat gesagt, you lost your boot. Du hast deinen Schuh verloren. The kid said, no, I found one. Und das Kind hat gesagt, na, ich habe einen gefunden. Thankfulness. Right? Anyway. Treue. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute Abend. And you have never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie empfangen. He is the center of worship. Und ist das Zentrum der Anbetung. Without Jesus Christ and his sacrifice. Ohne Jesus Christus und seinem Opfer, we cannot come into God's presence. Können wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen. He is the Lamb of God. Ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. If you died tonight, wenn du heute stirbst, do you know where you would go? Weißt du, wohin du kommen wirst? If you don't, und wenn du es nicht weißt, pray with me. Bete mit mir. Trust Jesus Christ. Und vertraue wirklich Jesus Christus. To be your advocate. Dass dein Advokat ist. Your savior. Dein Retter. Pray with me tonight. Und bete mit mir. Father, I thank you tonight. Vater, danke heute Abend. For all you've done for us. Danke für all das, was du für uns getan hast. Thank you for creation. Danke für die Schöpfung. Thank you for salvation. Danke für Errettung. Maybe there's one person here. Und vielleicht ist heute einer da, eine Person, who wants to give you their heart. Die dir ihr Herz übergeben will. Pray with me tonight. Bete mit mir heute. Say, God, forgive me. Und sage, Gott, vergib mir. Forgive my sin. Vergib meiner Sünde. Wash me in the blood of Jesus. Wasch mich rein in dem Blut Jesu. I want to worship you. Ich will dich anbeten. I thank you today. Und ich danke dir heute, for sending Jesus to this world. Dass du Jesus in diese Welt gesendet hast. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to belong to you. Ich möchte zu dir gehören. And maybe you're a Christian tonight. Und vielleicht bist du ein Christ heute Abend. And you just haven't worshipped for a while. Aber du hast schon eine Zeit lang nicht angebetet. Not really. Nicht wirklich. Father, we pray tonight. Und Vater, wir beten heute. That you would release lips of praise. Dass du heute diese Lippen des Preises öffnest. That you would bring to our consciousness. Und dass du es uns gibst, ins Bewusstsein bringst. All the things that we can be thankful for. All die Dinge, für die wir dankbar sein können. So that we can minister to you. Dass wir dir dienen können. Through our lips. Auch durch unsere Lippen. We thank you. Und wir danken dir.